Einmal habe ich einen Nikolauskalender aufgenommen. Also eigentlich soll es ein Weihnachtskalender werden, aber ich bin nur bis Nikolaus gekommen. Und an dem, das war 2011, da hatte ich noch kein Internet gehabt im Wohnheim. Und ich dachte mir, da muss ich noch was tun dagegen. Und das nächste, ziemlich lange Lied handelt, ja, Techniker zu Besuch kommt.